Deutschlandfunk. Radionacht Jazz. Radio nach Jazz geht in die letzte Runde. Wir bereisen musikalisch Südamerika und Mittelamerika und hörten jetzt gerade den Tanz des Papageientänzers. Ich komme völlig durcheinander wegen dieses Bildes, das mir da vor Augen schwebt. Le Danseur du Perroquet ist ein Song der brasilianischen Komponistin Zequinha de Abreu und wurde hier gespielt von Rico's Creole Band in Paris. Dieses Orchester gab es Ende der 40er Jahre. Das waren kubanische Musiker in Paris. Und das Stück entnahm ich einer Compilation des französischen Frémeaux-Labels Cuba in Paris. Der jetzt zu hörende Künstler Stu Mindemann kommt aus Santiago de Chile und begann mit 4 Jahren Klavier zu spielen. Es wurde ihm dann schon bald klar, dass Musik sein Weg sein würde. Er arbeitete als Komponist, Arrangeur und Produzent und hat mit vielen namhaften Jazzmusikern gearbeitet. Es gibt allerdings erst 2 Alben von ihm. Das erste erschien 2014, In Your Waking Eyes, basierend auf Gedichten des afroamerikanischen Poeten Langston Hughes. Und das neueste Album ist gerade erschienen, das heißt Woven Threads, also so etwas wie miteinander verflochtene Fäden, eine schöne Metapher für diese ganze Radio nach Jazz. Stu Mindemann mit Kasi Kasi aus seinem Album Woven Threads. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negro, no llores, no. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo. No llores, negro, no llores, no. Si no es por el casi, casi, casi me caso con vos. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. Rama y todo se llevó. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. Charará, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. No llores, negro, no llores, no. Ahí. Argentinischen Konzertgitarristen Pablo Marquez verdanken wir die folgende Entdeckung. Es handelt sich um Musik eines argentinischen Komponisten aus dem Norden, aus Salta, der Gegend, aus der auch Dino Saluzzi stammt, Gustavo Cucci Leguizamón. Er wurde 1917 geboren und ist im Jahr 2000 gestorben. Ein Komponist, Pianist, Gitarrist und Poet. Er war, als wenn das nicht genug wäre, auch noch Anwalt und Lehrer in der Stadt Salta, wo Pablo Marquez aufgewachsen ist. Thank you. Pablo Marquez, hierzulande bekannt durch seine Arbeit mit der Münchner Cellistin Anja Lechner. Und jetzt komme ich noch zu Nico Sacchito, 1902 bis 1982. Seine Spezialität war das Komponieren unzähliger Guarachas. Und hier hören wir ihn jetzt mit einem Ausschnitt aus dem Album Goodbye Mr. Cat, eine Veröffentlichung des britischen World Circuit Labels in Lizenz, denn diese Aufnahme machte Nico Sacchito als letztes vor seinem Tod 1982 in den legendären Egrem Studios in Havanna. Bueno, gentiles amigos, esta guaracha que van a escuchar la compuse hace mucho tiempo y le puse por título Me tenían amarrado con pez. Óiganla. Qué mala entraña tiene esa negra, qué mala entraña tiene con pez. Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un santo ni un cabildo y nunca falta ningún bembé. Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café. Oye. Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo porque con eso me hinché a los pies. Edith. Y todo eso para amarrarme y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me santiguaba con apazote, con mejorana y flor de café. Tras de la puerta siempre tenía un retrato mío virado al revés. Hacía un reguío y un saumerio y hasta lo echaba por la pared. Ajá. Todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Esa jacoba y su brujería, esa vieja que mala es. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me santiguaba con apaso de mejorana y flor de café. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero Pero me solté. Esa jacoba y su brujería, esa vieja que mala es. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. tenían, pero me solté. El viejo aristónico, ese sí que tiene su aquel. Me tenían amarrado con fe, me tenían, pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían, pero me solté. Que yo no creo en la brujería, tampoco en flor de café. Me tenían amarrado con fe, me tenían, pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían, pero me solté. Eine echte Überraschung bietet das Album Free von Ayrton Moreira, das 1972 entstand, als Ayrton mit seiner Frau, der Sängerin Flora Purim, tourte in Return to Forever, der ersten Ausgabe dieser Band mit Chick Corea, arbeitete, sehr erfolgreich übrigens, und nachdem er mit Miles Davis eine Zeit lang kooperiert hatte. An diesem Album ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen, doch es gibt eine Überraschung, und zwar ganz am Schluss auf der Wiederveröffentlichung der CD. Das Stück heißt Creek, ist eine sogenannte Alternate Version, also eine Alternativversion, die auf dem ursprünglichen Studioalbum nicht zu finden war. Und hier spielt, wie ich finde, Keith Jarrett ein wirklich sensationelles Solo. Der Bassist ist Ron Carter und der Schlagzeuger Ayrton Moreira. Später kommt auch noch der Saxophonist Joe Farrell dazu. Thank you. Erst am Ende eines langen, erfüllten Lebens kam der Weltruhm für den kubanischen Pianisten Ruben González, den wir hier nochmal hörten mit dem Afro-Cuban All-Stars. Der Titel war Clasiqueando con Ruben. Wir haben viel südamerikanische und auch etwas kubanische Musik gehört in dieser Radionacht Jazz. Aber einen großen Interpreten und Gitarristen wollen wir nicht vergessen. João Gilberto, der am 6. Juli im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Im Jahr 2008 gab er seine letzten Konzerte. Danach lebte er völlig zurückgezogen in Rio. Jetzt hören wir ihn mit Unhappy Remarks, so heißt der englische Titel. Der brasilianische lautet Palpite Infeliz. Eine unglückliche Bemerkung, das war ein alter Song von Noel Rosa und João Gilberto war bekannt dafür, dass er sehr gerne sehr alte brasilianische Musik hörte. Jetzt also zuerst Noel Rosa und dann die Version von João Gilberto. E sempre souberam muito bem que aqui não quero abafar ninguém. Só quero mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na fila é brinquedo. Ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite infeliz. Só de estar que o salgueiro mangueira foi logo cruz e matriz. E sempre souberam muito bem que a vida não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema lá na vila é um brinquedo, ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vida não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade dependente que tira samba, mas não quer tirar patente. Quem é você que não sabe onde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que souberam muito bem que a vida não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Fazer poema na vila é um brinquedo, ao som do der Chan Chan von Compás Segundo, hier gespielt von Alfredo Rodriguez und João Gilberto mit Palpite Infeliz. Zum Ausklang der Radio Nacht Jazz habe ich jetzt noch ein Stück ausgesucht von Hermeto Pascual in einer neuen Version des Pianisten Baptiste Trotignon mit dem Perkussionisten Minino Garay. Trotignon wird in diesem Sommer bei einigen Festivals in Südfrankreich zu hören sein mit Michel Portal. Vielleicht sind Sie mit dabei. Danke für Ihr Interesse und ein schönes Wochenende, wünscht Karl Lippegaus. Querido Hermeto, querido. que tanto quiero. Thank you.